Das war Der Kopf der Hydra. Ein Hörspiel in 4 Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Carlos Fuentes. In der Übersetzung von Maria Bamberg. Sie hörten den ersten Teil bei sich selbst zu Gast. Es sprachen Felix Maldonado, Günter Lamprecht. Dr. Bernstein, Traugott Bure. Sarah, Barbara Nüsse. Ruth, Verena Buss. Staatssekretär, Peter Rogisch. Ajub, Klaus Wennemann. Emiliano und Rosita, Hans Krämer und Franziska Grasshoff. Lisha, Ilse Ritter. Und Ernst Jacobi als Trevor. Außerdem sprachen Hans Künster, Julietta Odermatt, Wolf-Dietrich Sprenger, Lore Stefanik, Michael Thomas und andere. Ton und Technik Franz-Peter Esser und Theresia Hammersen. Musik Bernd Schmitz, Regieassistenz Christoph Pragua, Regie Walter Adler.